Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung und ich begrüße Andreas Hansen hier in der ACC-Galerie in Weimar, der heute sprechen wird über Franz Jung. Und ich begrüße quasi die kleine Runde, die sich zusammengefunden hat in der Big Blue Button-Konferenz. Vielleicht nur ein paar Worte zur Big Blue Button-Konferenz. Jeder, der den Konferenzraum betritt, ist erstmal stumm geschalten mit dem Mikrofon. Wir würden euch bitten, das so beizubehalten und auch die Kamerafunktion auszulassen, sodass alle, die hier im Konferenzraum zuhören, in den Genuss der vollen Audioqualität kommen. Ihr habt die Möglichkeit, im Anschluss an die Veranstaltung Fragen zu stellen in dem Chat. Ihr könnt die Fragen gerne auch schon während der Veranstaltung oder während des Vortrages formulieren und ich werde die Fragen dann vorlesen und Andreas wird sie für uns beantworten. Vielleicht nur kurz zur Reihe Kunst, Spektakel und Revolution, für die, die Sie noch nicht kennen. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die seit 2009 in der ACC-Galerie stattfindet. Eine Kooperation zwischen der ACC-Galerie, dem Bildungskollektiv und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Und es ist eine Reihe, die sich auseinandersetzt mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik und immer wieder ja, sich anschaut, an welcher Stelle in der Geschichte kommen Revolutionsbewegungen und künstlerische Strömungen zusammen. Jedes Jahr gibt es einen anderen thematischen Schwerpunkt. Und in diesem Jahr ist der Schwerpunkt radikale Kunst und radikale Linke in der Weimarer Republik. Das ist heute die vierte Veranstaltung. Und ich will vielleicht nur ganz kurz sagen, wie für mich sich der Zusammenhang erschließt und in welchem Kontext Franz Jung heute auftaucht. Also Franz Jung ist ja zunächst erstmal eine sehr spannende Figur, expressionistischer Autor, Wirtschaftsredakteur, jemand, der ganz verschlungene Lebenswege hatte, der zahlreiche Abenteuer erlebt hat, die er auch aufgeschrieben hat in seiner Autobiografie, Der Weg nach unten, linkskommunistischer Aktivist in der Weimarer Republik, eigentlich immer dort, wo es Aufstände und Zusammenstöße gibt, ist er anwesend und versucht mitzumischen. Als ersten Vortrag im Rahmen der diesjährigen Reihe hatten wir einen Vortrag von Ralf Hofrogge, der über die Geschichte der Kommunistischen Partei in der Weimarer Republik gesprochen hat. Und da sind wir auch auf ein Datum gestoßen, nämlich im Oktober 1919, wo der Heidelberger Parteitag der KPD gewesen ist. Dort wurden die linken Abweichler oder die linken Kommunisten oder Syndikalisten aus der KPD ausgeschlossen. Zu ihnen gehörte Franz Jung, der dann mit anderen von diesen Ausgeschlossenen zusammen die KAPD gegründet hat, also die Kommunistische Arbeiterpartei. Eine konsequent rätokommunistische Auslegung des Kommunismus, die Sie vertreten haben. Der zweite Vortrag hat sich unter anderem gedreht um die Dadaisten und auch da taucht Franz Jung auf, nämlich als jemand, der in Berlin quasi zu den Mitbegründern der Berliner Dada-Strömung gehört. Eine Strömung, die explizit politisch gewesen ist und sehr radikal quasi, auch gegenüber dem Züricher Gründer und der dadaistischen Bewegung. Und wir hatten als dritten Vortrag einen Vortrag über den Malik Verlag. Und auch hier taucht Franz Jung auf als jemand, der ja sozusagen zum Zusammenhang des Malik Verlags immer eine radikale Note beiträgt und mehrere Bücher auch veröffentlicht in diesem Verlag von Wieland Herzfelde. Das sind quasi sozusagen die Zusammenhänge, die uns dazu auch geführt haben, Franz Jung als Figur sich nochmal explizit anzuschauen. Noch in den folgenden Vorträgen wird eigentlich immer wieder ein Zusammenhang deutlich werden und ich bin mir sicher, dass da Franz Jung immer wieder auch nochmal genannt werden wird. Also Grund genug, einen Blick auf Franz Jung zu werfen. Dafür haben wir Andreas Hansen eingeladen. Er ist Literaturwissenschaftler. Seine Arbeitsgebiete sind die Avantgarde, also die historische Kunstavantgarde, avantgardistische Literatur, proletarisch-revolutionäre Literatur. Und er hat immer wieder zu Franz Jung gearbeitet und nicht nur das, er hat auch an zahlreichen Zeitschriften mitgewirkt, die vielleicht so ein bisschen versucht haben, den Geist von Franz Jung vorzutragen. Sklaven, Sklavenaufstand, die letzten Sklavengegner, auch Titel, die sich eben beziehen auf Franz Jung. Heute ist er Redakteur von Floppy Myriapoda und Mitherausgeber von Peurat. Also sozusagen das Zeitschriftenwesen oder Pamphletewesen, vielleicht durchaus auch im Sinne von Franz Jung. So bin ich auch auf ihn gestoßen, habe ihn gefragt. Er ist heute von Berlin hier nach Weimar gekommen und ich freue mich, dass du da bist und würde dir dann erstmal das Wort übergeben. Ja, danke für die Einladung insgesamt, den Anwesenden natürlich und dir speziell. Ich habe mich gefreut, als ich ein E-Mail von Lukas bekommen habe, indirekt über den Basisdruck Verlag, die Einladung, das war im Januar. Und ich habe sofort eigentlich zugesagt, weil mich das Thema grundsätzlich interessiert. Ich hatte allerdings schon im letzten Jahr einen Vortrag zum Thema Torpedokäfer, allerdings zu dem aus den 90er Jahren. Das war nämlich eine Kneipe in Prenzlauer Berg, Berlin. Und da dachte ich, naja, jetzt gehe ich nochmal wieder an die Ursprünge des Torpedokäfer zu Franz Jung. Dann kam diese Corona-Sache und da habe ich nochmal das ganze Konzept etwas umgeändert, weil die Konformität, die mir da so entgegengeschlagen ist, da habe ich gedacht, also Franz Jung eignet sich da ganz fantastisch als Nonkonformist und jemand, der völlig ohne Dogma da in die ganze Sache einsteigt. Geschichten vom Torpedokäfer Franz Jung, so lautet das Thema. Und ich fange mal an mit der Frage, wer ist Franz Jung? Die Spur der Destruktion, das Beispiel Franz Jung, so lautet der Titel eines einstündigen Radioessays, der im Januar 1968, 5 Jahre nach dem Tod Franz Jungs, im Süddeutschen Rundfunk gesendet wird. Dort heißt es zu Beginn, Zitat, Sie haben nichts gehört von Franz Jung und wenn Sie zufällig mal was gehört haben, das war doch dieser Wirrkopf, nicht wahr? Dieser politische Fantast, ein liebenswürdiger Kauz zwar, aber doch ein literarischer Wüstling, ein haltloser Mensch, ein Feind von Ruhe und Ordnung, ein Säufer, ein Kommunist, ein Literat, der nicht auf dem Boden der Realität stand. Zitat Ende. Dieses Hin und Her zwischen liebenswürdiger Kauz und literarischer Wüstling, haltloser Mensch und so weiter, erinnert an den Dichter Lermontow, dessen Held unserer Zeit sinniert, Zitat, die einen werden sagen, er war ein guter Kerl, die anderen ein Schuft, das eine wie das andere ist falsch. Lohnt es sich da noch zu leben? Es ist lächerlich und ärgerlich zugleich. Wer war Franz Jung? In den Unterlagen des Stadtpfarrers Hermann Bräucher, der Franz Jung, am 25. Januar 1983 beerdigte, fanden sich folgende Notizen, die vermutlich von Arthur Müller stammen, einem Fernsehredakteur des Süddeutschen Rundfunks, bei dem Franz Jung noch kurz vor seinem Tod gewohnt hatte. Dazu gibt es dann noch eine weitere Anekdote. Dieser Herr Müller wohnte in der Raffstraße, sodass die letzte Adresse von Franz Jung die Raffstraße war. Das hat allerdings nichts mit der Roten Armee-Fraktion zu tun, sondern mit einer Familie in Stuttgart, einer alteingesessenen, die Raff heißt, mit 2 F. Allerdings gibt es eine ganze Menge Übereinstimmungen und Verbindungen mit der Roten Armee-Fraktion. Und das fängt eigentlich damit an, dass einige Leute von der verbotenen KPD, Kommunistischen Partei Deutschlands, in Westdeutschland verboten, bei der Beerdigung teilnahmen. Aber nun zurück zum Stadtpfarrer Hermann Bräucher, den ich extra hier zitiere, weil heute auch Fronleichnam ist an bestimmten Orten der Bundesrepublik, also ein katholischer Feiertag und man wird jetzt gleich hören, warum. Hermann Bräucher und sein kleiner Notizzettel, den man gefunden hat. Franz Jung wurde am 26. November 1888 in Neiß in Oberschlesien geboren. Der Vater, Großvater mütterlicherseits, entstammte einer Familie des preußischen Militäradels seit Generationen und war ein leidenschaftlicher Parteigänger der Revolution von 1848. Der Vater von Franz Jung war Uhrmachermeister in Neiß. Jung bestand die Abschlussprüfung am Gymnasium in Neiß, anschließend besuchte er die Universität in Breslau. Der Dichter Max Hermann Neiße führte ihn in die dortigen literarischen Kreise ein. Er pendelte zwischen Musik und Jurisprudenz. München und Berlin wurden seine weiteren Stationen. Er hatte Berührung mit allen aktiven Kreisen der Literatur und doktorierte doch gleichzeitig an der Universität München über die Auswirkungen der Produktionssteuer in der Zündholzindustrie. Der Schriftsteller Jung verschrieb sich aus Protest gegen die aufkommende Neoromantik und Neoklassik dem Expressionismus. Aber parallel damit betätigte sich Jung als Wirtschaftsjournalist. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 stand er in der Front der aktiven Kriegsgegner. In den Folgejahren stand er auf der Seite der Revolution. Er suchte damals, wie 1933 und bis in seine letzten Tage, den Weg, der aus der stickigen Atmosphäre bürokratischer Verfilzung nach innen führt, in das Innerste des Menschen, der am Fluche dieser Zeit mitschuldig sich von dieser Schuld befreien möchte. Franz Jung, der nicht sein Eigen nannte, führte ein letzthin franziskanisches Leben und es gehört zu den Geheimnissen seines Lebens, dass zu den wenigen Habseligkeiten, die dieser nimmer müde Wanderer ständig mit sich führte, ein Rosenkranz gehörte. Dieser Rosenkranz wurde ihm dann auch in den Sarg gelegt und es hat dazu geführt, dass man in bestimmten Kreisen die Meinung vertreten hat, Franz Jung wäre jetzt konvertiert wieder zum Katholizismus am Ende seines Lebens. Dem ist aber nicht so. Der Rosenkranz gehörte seiner letzten Freundin, die tatsächlich religiös, schwärmerisch in Italien lebte und ihm solche kleinen Heiligenbildchen und Rosenkranze geschickt hatte. Das war sozusagen nur ein Erinnerungsstück. Aber das führte eben dazu, dass der katholische Pfarrer und auch der Herr Müller, der auch sehr katholisch war, eben versucht haben, ein solches Bild von Franz Jung darzustellen. Man hört auch aus dem Ganzen jetzt nicht die Virulenz und die ganze Kapazität, die Franz Jung politisch hatte. Das wird hier alles nur sehr dezent angedeutet. 30 Jahre später, nach diversen Auflagen seiner Bücher, einer Gesamtausgabe und einem Theaterspektakel, gehört Franz Jung, das ist ein Zitat, zu den großen Abenteurern, den fast schon mythischen Gestalten der deutschsprachigen Literatur. Doch außer einigen Klischees, die er selbst als zwielichte Existenz, das ist ein Zitat aus seinem Weg nach unten, vorgegeben hat, wie Uhrmachersohn, Chorstudent, Bohemian, Edelanarchist, Expressionist, Kriegsfreiwilliger, Deserteur, Spartakist, Revolutionär, Mitglied der KPD, der KAPD, Agitator, Schiffsentführer, Bombenwerfer und so weiter. Also bis auf einige von solchen Klischees ist er heute für die Allgemeinheit weiterhin ein Unbekannter. Keines seiner Bücher wurde Schulstoff. Es gibt allerdings zu DDR-Zeiten ein Buch, Der tolle Nikolaus, der ist im Reclam Verlag erschienen. Das hatte Qualitäten eigentlich zum Schulbuch. Und es ist auch 1991 Der Weg nach unten im Reclam Verlag Leipzig erschienen. Aber diese beiden Publikationen haben niemals irgendeine Massenwirkung erreicht und sind natürlich niemals Schulstoff geworden. Also es gibt keine Bücher, die Schulstoff wurden, kein Forschungsinstitut beschäftigt sich mit ihm und es gibt noch nicht mal einen Franz-Jung-Preis. Das letzte ist eine Anspielung an Bert Papenfuß, der gesagt hat, ich möchte als Einzigen den Franz-Jung-Preis haben. Zurück an den Anfang. Jung war alles. Tatsächlich sagen die Zeitgenossen, der Jung habe schlimme Sachen gemacht. Er sei ein Teufel gewesen, ein Mephisto, ein nihilistischer Bürgerschreck, ein Quartalsäufer, raubeinig, aggressiv, dann wieder ein rührender Helfer, wenn man Hilfe nötig hatte. Zitat: Bei all dem widersprach Franz Jung physiognomisch allen Erwartungen einer voreingenommenen Umgebung, schreibt der österreichische Publizist Milan Dubrovitsch. Aus seinem Gesicht sprachen bewahrender Ordnungssinn, bürgerliche Redlichkeit und männliche Entschlossenheit. Ein Eindruck, der von dem typischen Merkmal einstiger Burschenherrlichkeit, einer Duellnarbe auf der Oberlippe, unterstrichen wurde. Felix Gaspara, der Dramaturg bei Erwin Piscator war, erinnert sich 1968. J. war sehr klein, in den Bewegungen linkisch und sehr kurzsichtig. Trotzdem trug er nie eine Brille. Die Stimme war sonor, das Gewicht lag auf den Konsonanten wie G, D oder W, was leicht russisch klang. Auf sein Äußeres legte er nicht den geringsten Wert. Sein Grundzug war der Pessimismus. Er tat, als kümmere er sich nicht um Erfolg oder Misserfolg, aber das stimmte nicht. Charakteristisch war eine wegwerfende Handbewegung, als wische er Brotkrumen vom Tische. Eine Geste, die Georges Gross, Piscator und andere von ihm übernommen haben. Er war immer von Geheimnis und Abenteuer umwittert. Man traute ihm alles zu. Im erst 1988 veröffentlichten Roman Unglückliche Liebe von Max Hermann Neisse, den wir eben schon mal erwähnt bekamen, wird Franz Jung unter dem Namen Hans Eisler porträtiert. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Hans Eisler glich auf den ersten Blick dem Typ des normalen deutschen Chorstudenten. Leicht aufgeschwemmt, die Pausbacken von Schmissen durchfurcht, die Gesichtsfarbe ein ungesundes Rot, die Augen trübe, mit dem bald verlegen, blinzenden, bald bedrohlich glasigen Blick der Trunkenbolde. Näher besehen hatte diese Durchschnittsvisage dann doch gewisse Reize, was nicht allein von der Locke herkam, die er so unpassend posenhaft und komödiantisch über seine Stirn fallen ließ. Sein Gesicht erinnerte dann manchmal an eine Büste Neros und manchmal an ein Napoleon-Porträt. So unberechenbar zwiespältig war auch seine Laune. Einmal konnte er der harmlos liebenswürdige, ja schüchterne Gefährte sein, ein andermal ein ungezogener, unausstehlich mürrischer, eigensinniger Junge, ein drittes Mal ein gefährlich bösartiger Querulant und Krakeler. Das war, wenn er seine Saufperiode hatte. Nämlich, er konnte wochenlang ein ganz zahmes, nüchternes Leben führen, fast spießig im Grunde, bis ihn plötzlich der alte Rappel überkam und er sich am frühen Vormittag in irgendeine möglichst ungemütliche Kneipe setzte und zu trinken begann, bis er schließlich am dritten oder vierten Tage von einem mitleidigen Chauffeur als ein völlig verwahrlostes, heulendes Stück Elend heimgebracht wurde. Bei alledem hatte er immer Freunde oder sogar Jünger, die ihm sklavisch ergeben anhingen, seine Reden wiederkäuten, mit ihm durch dick und dünn liefen, ihn für das kommende Genie hielten. Weitere Szenen mit Franz Jung beschreibt 1953 Oskar Maria Graf in einem fiktiven Nachruf. Jetzt kommt noch mal ein längeres Zitat. Wir wollten über Literatur, Anarchismus und dergleichen mit ihm diskutieren, aber ihn schien das überhaupt nicht zu interessieren. Nur das Kleinste und Kleinlichste, das Allermenschlichste an uns war ihm wichtig. Und je mehr wir uns mit ihm einließen, je mehr wir mit ihm soffen, umso krasser trat hervor, dass auch er sich mit einem fast masochistischen Exhibitionismus vor uns bloßstellte. Niemand zum Beispiel wusste, dass, ob er mit einer auffallend schönen, in Bohemkreisen allbekannten Frau verheiratet war. Diese Frau tauchte oft in den Lokalen, in denen wir zechten, unverhofft auf, stürzte auf ihn los, stieß die Krüge um, schimpfte ordinär und schlug auf ihn ein, ohne dass er sich dagegen wehrte. Er redete sogar unentwegt weiter, bis sie sich schließlich mit ihm zu balgen anfing. Allmählich wurden uns solche Zwischenfälle zu etwas unwichtig Altgewohnten. Sie bildeten gleichsam den geläufigen Ritus unserer absonderlichen Kameradschaft. Das ist doch alles Quatsch, fing unser Freund schimpfend an zu poltern. Anarchismus, direkte Aktion und so. Humbug, mit dem Staat, der gestürzt werden muss. Das sind rein funktionelle Angelegenheiten. Nur Idioten quatschen davon Revolution und so. Der Staat muss automatisch werden für uns. Alles, was uns nichts angeht, muss automatisch werden. Zur mechanischen Funktion. Auf dich, auf mich, auf sonst nichts kommt es an. Das andere ist scheißegal. Prost. Der Verstorbene besaß eine ihm vielleicht selbst nicht vollbewusste Eigenschaft. Sie machte ihn gegen alle Unbilden des Daseins, gegen alle Lebensangst und Todesfurcht gefeit. Sie aber vor allem verlieh ihm jene unheimliche Stärke, welche seine Kameraden faszinierte. Er übertrug seinen hemmungslosen Drang zur Selbstzerstörung auf alles, was einen Menschen an die Welt bindet. Von einer abgrundtiefen Mitleidlosigkeit gegen sich weigerte er sich sogar, gefährliche Krankheiten, die ihn befielen, anzuerkennen. Krankheiten kommen nur, weil wir keine Weltanschauung haben, sagte er. Er tat nichts gegen sie und überstand alles. Hatte er eine Weltanschauung? Der Maler Georges Gross bestätigt das Bild von Franz Jung 1955 in seiner Erinnerung. Jung war eine Rimbaud-Figur, eine kühne, vor nicht zurückschreckende Abenteurernatur. Er war ein starker Trinker und schrieb auch Bücher in einem schwer lesbaren Stil. Jung tat selten etwas direkt. Er hatte immer einige ihm auf Tod und Leben ergebene Vasallen um sich. Wenn er betrunken war, schoss er mit seinem Revolver auf uns wie ein Cowboy aus einem Wildwestfilm und sein Leben verdiente er sich als eine Art Börsenjournalist. Er war einer der intelligentesten Menschen, die ich je getroffen habe, aber auch einer der unglücklichsten. All diese Mitteilungen über Franz Jung reihen sich zu einer typologischen Figur, wie sie 1930-31 Walter Benjamin im destruktiven Charakter beschreibt. Der destruktive Charakter kennt nur eine Parole, Platz schaffen, nur eine Tätigkeit, räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker als jeder Hass. Der destruktive Charakter ist jung und heiter, denn zerstörend verjüngt, weil es die Spuren unseres eigenen Alters aus dem Weg räumt. Es heitert auf, weil jedes Wegschaffen dem Zerstörenden eine vollkommene Reduktion, ja Radizierung seines eigenen Zustands bedeutet. Dem destruktiven Charakter schwebt kein Bild vor. Er hat wenig Bedürfnisse und das wäre sein geringstes, zu wissen, was an die Stelle des Zerstörten tritt. Zunächst, für einen Augenblick zumindest, der leere Raum, der Platz, wo das Ding gestanden hat, das Opfer gelebt hat. Es wird sich schon jemand finden, der ihn braucht, ohne ihn einzunehmen. Der destruktive Charakter ist daran gar nicht interessiert, verstanden zu werden. Bemühungen in dieser Richtung betrachtet er als oberflächlich. Das Missverstandenwerden kann ihm nichts anhaben. Im Gegenteil, es fordert ihn heraus. Der destruktive Charakter sieht nichts Dauerndes. Aber eben darum sieht er überall Wege. Wo andere auf Mauern und Gebirge stoßen, auch da sieht er einen Weg. Weil er aber überall einen Weg sieht, hat er auch überall alles aus dem Weg zu räumen. Weil er überall Wege sieht, steht er selbst immer am Kreuzweg. Kein Augenblick kann wissen, was der Nächste bringt. Das Bestehende legt er in Trümmer, nicht um der Trümmer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurchzieht. Soweit Benjamin. Die Wut auf die Sattheit, Sittsamkeit, die Bürgerlichkeit der wilhelminischen Gesellschaft war auch symptomatisch für die Grundstimmung der jungen Intelligenz im späten Kaiserreich. Ein Teil dieses Satzes kommt aus einem Buch, das ein Schlesier geschrieben hat, denn Franz Jung hat komischerweise, weil er in Neiß in Schlesien geboren ist, sehr viele Fans in Schlesien gehabt, selbst bei den Kalten Kriegern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben sich sehr um ihn bemüht. Aber während seine Kameraden über die Zeit hinaus Opposition und Protest aufgaben und versuchten, ihre bürgerliche Existenz irgendwie zu sichern, war Jung jegliches konventionelles Fortkommen völlig gleichgültig, weil er, wie ein Rezensent schreibt, ein Kerl ist, der keine Kompromisse kennt. Torpedokäfer. Jung hat selbst mit zwei Aussagen oder Bildern versucht, den Charakter, in Anführungszeichen den Charakter, seines Lebens zu beschreiben. Beide finden sich in seiner 1961 erschienenen Autobiografie Der Weg nach unten. Zum einen hat er ein Motto vor sein Anfangskapitel gesetzt: Warum suchst du Ruhe, wenn du zu Unruhe geboren bist? Dies ist die apokryphe Übersetzung eines Satzes aus dem geistlichen Buch Nachfolge Christi des Mystikers Thomas von Kempen. In abgewandelter Form wiederholt Franz Jung im Weg nach unten sein Credo folgendermaßen: Nicht stille stehen, nichts als endgültiges Hinnehmen, keine Erklärung, keine Anbiederungen und neue Eingliederungsversuche, aber was sonst? Zum anderen ist es das Bild von einem fiktiven Insekt, das er entwirft und das, wie er in einem Brief schreibt, eine Parallele und Symbol zu ihm sei, der Torpedokäfer. Jetzt zitiere ich mal kurz den Torpedokäfer aus dem Weg nach unten. Der Käfer hat etwa die Länge einer Gewehrpatrone, auch die Form. Zu beiden Seiten des Körpers sind die Platten hart wie Panzerplatten zum Schutz gegen Feinde am Boden. Der Kopf ist eingehüllt in einen Kranz kleinerer und zugespitzter Platten, die sich nach vorn schieben, sobald der Käfer dem Flugziel sich nähert. Die Beine sind im Flug in die Bauchseite hochgefaltet, in die Tragflächen gebogen, in der Tragfläche geborgen, Entschuldigung. Der Rücken ist mit weichem Pelz bedeckt. Das Besondere an diesem Käfer ist die Kraft, mit der er das Ziel anfliegt, vorwärts getrieben wie ein Torpedo. Der Käfer hebt sich vom Boden, scheint schwerfällig und ungeschickt und beinahe, würde man sagen, mit einigem Widerwillen. Und dann setzt die Triebkraft ein. Der Käfer kommt in Fahrt, schnellt nach vorwärts, dem Ziel entgegen. Es ist die biologische Eigenschaft des Torpedokäfers, dass er das Ziel anfliegt und stürzt. Die Wand, gegen die der Käfer anfliegt, ist solide gebaut. Generationen von Menschen stehen dahinter. Möglicherweise ist die schmale Öffnung, die angepeilt wird, nur ein Trugbild und sie besteht in Wirklichkeit nicht. Es ist nicht die Frage der Zweckmäßigkeit, der besseren Vorbereitung, der Erfahrung, aus der etwas zu lernen wäre. Es ist das Ziel und das Ziel wird immer das Gleiche sein. Nichts zu verbessern, nichts zu lernen. Es gibt die Hoffnung, eines Tages wird es dem Käfer nicht mehr möglich sein, sich wieder zusammenzuklauben und zurückzukriechen. Trotzdem wird dann die Sonne weiter über den Horizont ziehen. Für manche Rezipienten des Weg nach unten ist der Torpedokäfer eine schaurig beeindruckende Formel für die Sinnlosigkeit von Franz Jungs Wirken. Oder wie das Landeskriminalblatt Niedersachsen in einer Besprechung schreibt, die Bilanz eines Lebens in Opposition, eines Lebens in Widerspruch zur Gesellschaft, zum Hergebrachten, zum Gesetz, zur Moral und zu sich selbst, das in die Selbstvernichtung führt. Der Weg nach unten, Aufzeichnung aus einer großen Zeit. Wer den Titel dieses Buches gegeben hat, weiß ich nicht. Franz Jung wollte eigentlich, dass das Buch Torpedokäfer heißt. Aber die Lektoren im Luchtern Verlag, die das Buch herausgegeben haben, haben sich dann zu dem Weg nach unten entschieden. Was in der Wirtschaftswunderzeit in Westdeutschland nur dazu geführt hat, dass es kaum gekauft wurde, denn da war der Weg nach oben das Ziel. In diesem Buch zeigt sich, dass auch die Biografie Franz Jung sich zusammensetzt aus einer Vielzahl verwirrender Ereignisse und Betätigungen. Für die Öffentlichkeit spektakulär sind die politischen Aktionen, konzentriert in der Geschichte von der Schiffsentführung im April 1920 nach Murmansk, um als KPD-Delegierter zu Lenin und zur Dritten Internationale zu gelangen. Diese Geschichte von der Schiffsentführung ist eigentlich nur bekannt geworden, weil Franz Jung sie dann später im Weg nach unten aufgeschrieben hat. In den 20er Jahren war sie sehr wohl bekannt, aber sie ist dann wieder vergessen worden. Franz Jung sagt, eigentlich ist nichts Besonderes dran gewesen, es ist eine Reise wie jede andere und auf Reisen begegnen einem eben einige Sachen, die nicht vorhergesehen sind. Für die deutsche Öffentlichkeit war es natürlich der Hit, weil man einem Deutschen, Lenin vor allen Dingen hat das ja mal gesagt, eine Revolution in Deutschland gibt es nicht. Der deutsche Revolutionär oder Anarchist sagt auch manchmal, wird überliefert, es gibt keinen schriftlichen Beleg von Lenin. Muss erstmal die Bahnsteigkarte kaufen, bevor er einen Bahnhof in die Luft springt. Das hat Franz Jung nicht gemacht, er hat jetzt einfach dieses Schiff mit einem anderen KPD-Mitglied, dem Herrn Jan Appel, besetzt und außerdem war auf dem Schiff noch ein anderer Sympathisant, der Matrose Hermann Knüpfgen. Die haben zu dritt dieses Schiff entführt, vor allen Dingen war es der Hermann Knüpfgen, der ja als Matrose die Gegebenheiten da kannte. Die ganze Sache hat zu sehr viel Verwirrung geführt, auch zu Verurteilungen, aber das kann man dann alles im Weg nach unten nachlesen. 1967 schreibt Frank Benseler, Mitarbeiter des Luchtern Verlags, in dem der Weg nach unten erschienen ist, Zitat, der Verlag glaubt heute wie damals, dass Autor und Buch übereinstimmen. Ja, darüber hinaus, dass Franz Jung hier ein in seiner Radikalität beispielhaftes Werk geschaffen hat, das auf die Dauer seinen Platz in der Literaturgeschichte einnehmen wird. Der Stil des Buches stimmt mit der Lebenskurve seines Verfassers, stimmt mit dem Skeptizismus, der aus der deutschen Geschichtsperiode, die die Lebensspanne Franz Jungs umfasst, notwendig fließen muss, innigst überein. Die Rezeption des Torpedokäfer als Figur bei den Zeitgenossen bzw. bei den Altersgenossen von Franz Jung war null. Kein einziger von denen hat sich zu dem Bild Torpedokäfer geäußert. Aber die Zeitgenossen, das sind alle, die in den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren sind, die erwähnen das dann alles. Und seitdem hat das Bild des Torpedokäfers und vor allem der Name Torpedokäfer dann sozusagen einen Mini-Siegeszug so durch das Feuilleton genommen. Viele wissen auch gar nicht mehr, was es damit auf sich hat. Also ich habe auf Belege gestoßen, dass man Torpedokäfer als Tarnnamen für Franz Jung interpretiert hat, mit dem er dann Revolutionsgeschehnisse verfolgt hat. Ja, sehr unzufrieden war zum Beispiel aber auch Wieland Herzfelde mit dem Buch. Viele haben sich beschwert von seinen Altersgenossen, dass sie ja falsch dargestellt sind. Ich kann das nicht richtig bestätigen. Ich muss sagen, Franz Jung und seine eigene Wahrnehmung, wenn er in irgendwelche Zeitungsskandale oder sowas, gerade bei der Schiffsentführung, oder es sind auch noch ein paar andere da erwähnt, sich selbst zitiert bzw. wahrgenommen hat, da ist das Bild größer, als es tatsächlich ist. Also er spricht immer von großen Schlagzeilen, das hat so oft nicht stattgefunden. Die Leute selber, die er beschreibt, sind charakterisiert. Das ist eine Geschmacksfrage, ob man das dann zur Kenntnis nimmt oder auch nicht. Es hat aber für viel böses Blut gesorgt, unter anderem eben auch bei Wieland Herzfelde, den Franz Jung für einen Buchhalter gehalten hat. Diese Passage, wo Wieland Herzfelde im Weg nach unten vorkommt, die hat Franz Jung selber streichen lassen und hat das damit begründet, dass er in den Erinnerungen von Herzfelde ja auch nicht vorkäme und deswegen müssten jetzt beide sozusagen pari pari darauf verzichten, irgendwo erwähnt zu werden. Herzfelde sagt aber 1978 anlässlich einer Geburtstagsfeier zum 90. Geburtstag von Franz Jung im Club der Werkschaffenden in Berlin: Das Buch Der Weg nach unten wäre ein Gemisch aus Jack Londonscher Fantasie und Börsenberichterstatter Gewissenslosigkeit. Aber noch ein anderes Zitat, diesmal aus Westdeutschland. Ab 1966 wird Der Weg nach unten bei den progressiven Teil der Westberliner Studenten interpretiert und als exemplarischer Lebenslauf eines Menschen, der sich sein Leben lang weigerte, für andere ein Beispiel abzugeben. Sinnbild für die absolut pessimistische Moral dieses Buchs sei der Torpedokäfer. Und jetzt zitiere ich Ulrich Enzensberger, den Bruder von Hans Magnus, der das Buch offensichtlich dann doch nicht so ganz genau gelesen hat. Der Torpedokäfer versucht immer wieder ein Glas hochzukrabbeln und fällt immer wieder runter. Das Leben besteht aus Auflehnung, aber es ist eine sinnlose Rebellion. Wir hatten mit der bürgerlichen Existenz schon abgeschlossen. Das verlangten wir auch von den anderen. Sie mussten alle Hoffnung fahren lassen, jemals auf einen grünen Zweig zu kommen. Kommen wir zum Literaten Franz Jung, Literaturrevolte, könnte man es nennen. Literarhistorisch gilt Franz Jung als einer der schwierigsten des 20. Jahrhunderts, als einer, der wie der Slawist und Franz Jung-Biograf Fritz Mirau 1978 schrieb, Bücher und Stücke verfasst hat, die einander scheinbar ausschließen. Das Trottelbuch, Kameraden, Der Fall Groß, Die Geschichte einer Fabrik, Die Kanaker, Heimweh, Hausierer, Der Weg nach unten. Er ist aufgeteilt in den Expressionisten und Dadaisten, den Funktionär, den proletarischen Erzähler, den Widerstandskämpfer, den skeptischen Autobiografen. Zitat Ende. Insgesamt hat Franz Jung 29 selbstständige Schriften veröffentlicht, wobei manche nicht viel dicker sind als dieses Papier hier. Davon sind ungefähr 9 bis 10 der expressionistisch-dadaistischen Phase zuzuordnen und 5 von diesen erscheinen im Verlag von Franz Wempfert. Von den proletarischen Werken erscheinen 9 im Malik Verlag. Für den einen Literaturwissenschaftler spiegelt Jungs Lebenslauf, Zitat, beispielhaft die Richtungssuche einer ganzen Dichtergeneration. Ein anderer Wissenschaftler sieht darin eine, Zitat, politische Variante der auf dem ständigen Wechsel beruhenden Warengesellschaft, gegen die er so vehement kämpfte. Ein dritter Wissenschaftler erklärt seine Unterschied und scheinbar widersprüchlichen literarischen Produktionen als radikale stilistische Korrekturen ein und derselben Sache, nämlich seiner Arbeit an der Entwicklung einer Technik der Glücksfindung, die mit wechselnden gesellschaftlichen Paradigmen Schritt zu halten versuchte. Oder, so ein vierter, nimmt man Literatur als nur eines von vielen Ausdrucksmitteln, so ist es bei Jung auch das eines ständigen geistigen, politischen und wirtschaftlichen Widerstandskampfes gegen den sozialen Zeitverfall und der Gegenwartsmitwelt. Das stammt von einem Expressionisten, der nicht so sehr bekannt ist, Rudolf Adrian Dietrich, bei dem Franz Jung auch was verlegt hatte. Literatursoziologisch bleibt die Frage, was Franz Jung für einer war. Bei den Zeitgenossen galt er mehr als Rabauke denn als Literat. Zitat, kein Schriftsteller in unglücklichsten Augenblicken, ein Dichter. Für dieses Prädikat wird er mich mit dem Revolver bedrohen. So Kurt Kersten 1922. Treffen auch für Jung typische Gruppenattribute der Literaturrevolte zu. Zum Beispiel begabte Außenseiter, die in ihrer Mehrheit erst um 1910 die literarische Szene betraten, was keine Berufsschriftsteller, sondern hauptsächlich Studenten, frisch promovierte Bohemiens und solche Doppelexistenzen, die sich ihre künstlerische Unabhängigkeit dadurch garantierten, dass sie zwischen bürgerlichem Broterwerb und literarischen Tätigkeit strikt unterschieden. Gesellschaftlich isolierte also, die außerhalb von offiziöser Repräsentationskunst und apologetischer Massenkultur versuchten, autonome Verkehrsformen vermeintlich jenseits und außerhalb der Gesellschaft zu kultivieren, um schließlich diese Gesellschaft selbst zu treffen. Tatsächlich trieb Jung auch literarisch seinen Widerstand weiter. Schon technisch war er, Zitat, keiner regelmäßigen schriftstellerischen Arbeit fähig, sondern bekam von Zeit zu Zeit Anfälle eines poetischen Betätigungsdranges, sodass er dann in ein paar unter Hochdruck und Überschwang stehenden Wochen eine Erzählung zusammenfetzte. Das sagt Max Hermann Neisse, der erst ein großer Fan von Franz Jung war und ja in den 30er Jahren aus unklaren Gründen sozusagen ins Gegenteil verkehrt, in einen richtigen Feind. Andererseits war, das ist wieder Max Hermann Neisse, ihm Literatur nichts anderes als eine mathematische Aufgabe, eine Frage akkurater Berechnung. Jung selbst bestätigt über die Machart seines ersten Buches, also des Trottelbuchs von 1912, diesen Eindruck des eben mal Zusammenfetzens. Zitat von Franz Jung. Ich fing an, diese Novelle herunterzuschreiben, als säße mir jemand im Nacken, gehetzt und gestoßen und unter einem schmerzlichen Druck. Ich sah keinen Ausweg und auch kein Ziel. In gleicher Weise, wenn ich das hier bereits sagen darf, habe ich auch später geschrieben. Explosiv und explodierend, eingeengt und zerdrückt von einer dynamischen Vorstellungswelt, gegen die ich mich wehre, ohne sie aufgeben zu können und vielleicht auch ohne dies zu wollen. Als Franz Jung 1915, nachdem er von der Armee desertiert und dann verhaftet worden war, zur Beobachtung in die Psychiatrie eingewiesen wird, notiert der Arzt Jungs Antwort auf die Frage nach seiner Literatur. Der Arzt kommt jetzt. Aber bei allen geistigen Arbeiten könne er, also Jung, oft zuerst kein Wort und keinen Satz herausbringen. Er fühle oft eine völlige Leere oder sich vor den Kopf geschlagen. Es sei ihm manchmal, als ob ein Hemmnis weggeräumt, ein Rad angedreht werden müsste, damit er in den Besitz seiner geistigen Kräfte käme. Noch schlimmer sei, dass wenn die Hemmung überwunden sei, seine geistige Arbeit von selbst ablaufe und sich gewissermaßen überstürze. Öfter müsse er sich durch besondere Maßnahmen wie freiwilliges Hungern, langes Durchlesen gleichgültiger Zeitungen für geistiges Arbeiten vorbereiten. Franz Jung ist sich dessen ganz bewusst, dass er kein sehr rezeptionsfähiger Autor gewesen ist, und er schreibt im Weg nach unten: Soviel ich weiß, verlangt man von einem Schriftsteller, dass er das, was er schreibt, durcharbeitet und feilt, auswägt und den Leser oder Hörer hineinzuziehen bestrebt ist. Ich habe das nicht getan. Ich stoße den Leser eher ab. Es gibt ein schönes Dokument von seinem letzten Lektor. Von anderen Lektoren weiß ich nichts. Viele Sachen sind einfach so gedruckt worden, wie Franz Jung sie abgegeben hat. Aber sein letzter Lektor, Franz Schönauer, der im Luchterhand Verlag den Weg nach unten lektoriert hat, hat einen dreiseitigen Brief geschrieben mit vielen Zitaten, was er alles zu monieren hat. Zum Beispiel häufiges Plusquamperfekt, vom Englischen beeinflusster Konjunktiv, Sprunghaftigkeit in der Verwendung der Tempi, Unsicherheit in der Verwendung von Präpositionen, Brüchigkeit der Syntax, Brüchigkeit in der Gedankenführung, Unstimmigkeiten im Bildgebrauch, komplizierte Ausdrucksweise, Fragwürdigkeit des Inhalts. Also gibt dann jeweils mal Beispiele an, ich lese es jetzt nicht vor. Die expressionistischen Bekannten von Franz Jung haben über sowas den Kopf geschüttelt und gesagt, der hat offensichtlich den Expressionismus und Dadaismus nicht verstanden. Das ist also geradezu gewollt, diese ganze Art und Weise. Aber er hat dann lange mit dem Franz Jung gekämpft, und es war eine ziemlich anstrengende Arbeit, das Buch zu lektorieren. Franz Jung weiß auch und kritisiert auch die deutsche Sprache im Weg nach unten. Er sagt, dass sie sehr steif ist und klaffend, und da müsste man eben anders vorgehen und sie auflockern und zerstören auch. Und gegen die Attitüde dieser spontanen Niederschrift spricht, dass er, wie viele von seinen schriftstellernden Zeitgenossen bestätigen, total viel gelesen hat. Also er hat sich manchmal Wochen oder Monate eingeschlossen und Sachen nur gelesen. Vor allen Dingen der Oskar Maria Graf ist da ein guter Zeuge. In seinen Erinnerungsbüchern schreibt er, wie er zum ersten Mal auf Franz Jung stößt, das ist schon 1912/13, und der ist nun richtig bildungsbeflissen, der Oskar Maria Graf, und kauft alle möglichen Gesamtausgaben von den Klassikern, und Franz Jung wischt die so durch und sagt, die tragen sofort alle zum Antiquar und vertrinken das Geld. Und nicht zu vergessen, so schreiben die Verleger Brinkmann und Bose, die 1980 Franz Jungs Novelle Der Fall Groß edieren, Zitat, er ein harter Bursche, der weiß, dass draußen ein eiskalter Wind weht. Das heißt, es trieb ihn überall dorthin, wo er die Möglichkeit fand, mit Kommunisten, Anarchisten, esoterischen Gottessuchern und Weltverbesserern zu diskutieren, zu konspirieren. Außerdem war er als studierter Volkswirt auch in Finanzgeschäften und der Börse kompetent. All das macht ihn zu einem künstlerischen Avantgardisten, dessen Texte aber Chiffren sind, die erst verständlich werden, wenn der Zusammenhang entschlüsselt ist. Man spricht da sogar von der Notwendigkeit neuer literarischer Ausdrucksformen. Ich habe das mal am Beispiel von einer Novelle, Der Fall Groß, gemacht. Diese Novelle fängt damit an, es geht um einen Mann, einen technischen Zeichner, der Verfolgungswahn hat. Das sagt aber der Autor nicht, also das Autor und ich sage das nicht, sondern er sagt nur, dass dieser Mann sich eingekreist fühlt. Diese Novelle ist 1920 gedruckt worden, ist allerdings schon vorher geschrieben worden und es gibt frühere Fassungen, die 1914 erschienen sind, zur Zeit des Weltkriegsbeginns. Und das Wort Einkreisen ist am Anfang des Weltkriegs die große Metapher, mit der Kaiser Wilhelm und seine Kriegspropaganda den Krieg rechtfertigt. Deutschland ist eingekreist, deswegen müssen wir uns jetzt befreien. Und deswegen muss der Krieg jetzt angefangen werden. Das ist ein Wort, auf das versucht Franz Jung dann an die Rezeptionsebene der Leser zu kommen. Und davon gibt es ganz viele Beispiele in diesem Fall Groß. Ein anderes Modell ist, dass diese kleine Novelle 12 Kapitel hat und in jedem dieser Kapitel wird es immer schneller, also die Sätze werden immer kürzer, sodass man sich in der Steigerung des Verfolgungswahns dieses Herrn Anton Wenzel Groß, so heißt der Protagonist, sich damit reingezogen fühlt. Dazwischen mischt sich immer der Erzähler rein und versucht irgendwie Einfluss zu nehmen auf den Paranoiker beziehungsweise auch auf die Leser. Das ist eine sehr artifizielle Geschichte, dieser Fall Groß. Eine dritte Sache ist, dass Franz Jung immer versucht hat, mit Musik zu operieren, vor allen Dingen mit Rhythmus. Das sieht man hier ganz offensichtlich im Weg nach unten. Da hat er als Motti verschiedene Musiksachen vorneweg an den verschiedenen Kapiteln. Aber er hat zwar abgelehnt, dass er sich, er hat gesagt, er hasst Musik, aber er war total talentiert also er konnte das wohltemperierte Klavier von Bach auswendig spielen und solche Sachen. Er hat ja auch mal versucht, Musik zu studieren, aus Verlegenheit, weil das Geld vorher vertrunken wurde für die Studiengebühren. Diese Rhythmusgeschichte, die ist ganz wichtig in seiner Literatur. Über diesen Rhythmus versucht er, den Leser zu fangen. Ob es funktioniert hat, ist eine andere Frage. Es ist auf jeden Fall ist Franz Jungs Literatur keine Unterhaltungsliteratur, sondern es ist ein operativer, psychologischer Vorgang. Vielleicht kommen wir dann mal zum Anfang seiner Literatur, die grünen Jahre, Expressionismus und Dada. Der Bohemien Emil Sitja schreibt, das Leben von Franz Jung war kein Abenteuerroman, sondern ein bescheiden und banal aussehender Mensch war gezwungen, sich in ein Kollektivschicksal einzuschalten. Das Erstlingswerk, das Trottelbuch, erregt, wie Franz Jung im Weg nach unten schreibt, ziemliches Aufsehen unter den Literaturbeflissenen. Sehr schnell kommt der Begriff, weil Franz Jung aus Schlesien kommt, der Begriff Rübezahl auf. Die eine Rezension ist hier von Kurt Hiller, einem Publizisten. Zitat, diesem Erstling stürmen private Enthusiasmen wie Herolde voran. Man versichert sich augenrunzelnd, hier türme endlich jener ersehnte Wildmensch sich auf, der Fortbeizer fauler Dekadentismen. Der Mann mit dem großen Wurf, der Blöckeschleuderer, Neo-Rübezahl, der Exekutator einer neuen Primitivität. Kurt Hiller ist 55 Jahre später von dem ersten Biografen von Franz Jung, Arnold Imhoff, angeschrieben worden. Der Herr Imhoff hat sehr viele Leute angeschrieben und hat auch sehr viele Antworten gekriegt zu Franz Jung, die nur teilweise in seinem Buch dann veröffentlicht hat. Dieses zum Beispiel nicht. Und Hiller schreibt, ich kannte F. Jung nur sehr flüchtig und schätzte seine Produkte überhaupt nicht. Privat hatte ich allerdings auch nicht das Geringste gegen ihn. Über dies saßen er und ich damals als Hitlerfeinde in einem Boot. Ich hielt ihn immer für einen Gentleman und seine Texte für, verzeihen Sie, Bockmist. Ich wollte jetzt ein Stück aus dieser Phase lesen, Opferung, das ist die Vorbemerkung, ein kleines Zitat, damit man sich mal vorstellen kann, wie die expressionistisch-dadaistische Form von Franz Jung war. Vorbemerkung, worauf kommt es an? Das Leben zwischen den Menschen wird brüchiger, die Geschehnisse des täglichen Hinvegetierens wechseln willkürlich die Farbe, es hilft nichts mehr eingreifen zu wollen, etwas herauszuheben, aufzublasen, anzupinseln, es sinkt wieder kraftlos zusammen, stinkt vor Unsicherheit, die Systeme, Ideen, Religionen, tropft kärgliche Verzweiflung, man setzt sich den Zylinder auf, hockt ergeben vor dem Grammophon, auf den Straßen wimmern erlöst die Niedergetretenen. Es ist so langweilig, sich der Entscheidung des Todes anheimzustellen. Kam ein flüchtiges Dämmern Besoffener, aber sperrt die Ohren auf. Aus den Vergewaltigungen der Straße, Mädchenmorden, Pferderennen, Messerstechereien, Hypothekenschiebungen, Kreischen, Hilferufen und der ersehnten Blutschande quält sich ein Rhythmus, wächst auf die Beziehung zweier Menschen eingestellt und will sich verschenken. In seinen Schwingungen, die noch vergeblich hinausklingen, in seinen Verknotungen, die anschwellen, seinen Zusammenbrüchen, die noch überlaut das Maul auftun. Der hergeholte Rahmen äußerer Geschehnisse gibt dem noch abseits Stehenden die verbindende Hand. Zerschlagt euch, reißt euch in zwei, macht euch frei. Lasst die Menschen um euch herum endlich leben, denn die Kraft von dem Glück und der Schönheit dieser Welt wird nicht eher Ruhe geben. Ja, wenn man eine solche Vorbemerkung als normaler Feuilleton-Redakteur liest, kann man sich vorstellen, dass die Rezensionen dann nicht so positiv gewesen sind. Die Bücher selber sind heute relativ kostspielig, so antiquarisch. Aber damals haben sie keinen großen Eindruck außerhalb der Szene gemacht. Ich mache jetzt einen Sprung zu den roten Jahren. Denn in den roten Jahren bricht Franz Jung stilistisch völlig ab. Interessant ist, dass es eigentlich erst literarisch bei ihm weitergeht, nach dieser erwähnten Schiffsentführung. Man muss dazu sagen, er hat vorher schon die Spartakus-Bekanntschaft gemacht, also im Ersten Weltkrieg. Also hat er schon als Saboteur gearbeitet. Er schreibt das selber. Die Leute haben irgendwie Parolen an die Wände geschmiert, haben irgendwelche Tiere auf der Weide massakriert, einfach nur um den Krieg zu beenden. Völlig destruktive Sachen. Also dann durch die Spartakus-Leute kommt er aber schon 1918 im November zu den Revolutionären und ist dann auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Erwähnt von Lukas gerade, das hält nicht lange gut, das ist nicht lange, hält nicht lange stand, sondern durch den Heidelberger Parteitag wird diese nicht dogmatische Linke ausgeschlossen. Und da gehört natürlich auch Franz Jung zu und sie gründen eben die KPD. Die KPD ist nicht gut gelitten in Moskau und es gibt dann dabei ein Einladungsschreiben, dass diese Partei zwei Delegierte nach Moskau schicken soll, damit man sich mal berät, was dann wirklich los ist, ob man nicht wieder was zusammengehen kann. Und da kommt es dann eben zu der sogenannten Schiffsentführung, weil die Mittel nicht reichen, sich Schiffspassagen zu leisten oder was auch immer der Grund war. Jedenfalls ist ein finanzielles Mittel, fehlende Mittel sind da. Und es gibt den Tipp von einem Fischdampfer-Matrosen, dass der Fischdampfer nach Murmansk fährt. Nur leider fuhr er nicht nach Murmansk, sondern nach Island. Und als sie das spitz kriegten, haben sie dann eben den Kapitän gezwungen, den Kurs zu ändern, beziehungsweise Man hat mit einer sehr schlechten Karte versucht, an der norwegischen Küste so langsam nach Murmansk zu kommen. Wie es der Teufel will, kommen Sie in Murmansk am 1. Mai an, der Arbeiterfeiertag. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass alles beflaggt ist und alle sind Feiertagsstimmung und das Boot kommt an und die haben das natürlich auf sich bezogen. Das hat Franz Jung beschrieben. Witzigerweise hat dann der zweite Mitschiffsentführer, Jan Appel, das irgendwie gar nicht mitbekommen. Er hat das sozusagen angezweifelt, dass da überhaupt irgendeine Maifeier war. Er hat dann da unter anderem da die Kritik am Weg nach unten auch festgemacht. Glücklicherweise gibt es dann aber noch andere Leute, zum Beispiel den Matrosen Hermann Knüffgen, der das aber auch schreibt, dass da ganz viele Paraden und Gesänge waren. Für Franz Jung ist das aber, wie er schreibt, das große Erlebnis meines Lebens. Das war es, was ich gesucht habe und wozu ich seit Kindertagen ausgezogen bin. Die Heimat, die Menschenheimat. Aber an dem Punkt ist genau seine Vereinzelung beendet, zumindest glaubt er das an dem Punkt. Und an dem Punkt ändert sich dann auch seine literarische Orientierung. Dann schreibt er also ganz anders, er schreibt nämlich für das Proletariat. Er entschuldigt sich dafür, was er früher geschrieben hat, und schreibt dann die verschiedenen Revolutionsphasen, die er miterlebt hat, zum Beispiel den Kapputsch, ist die Rote Woche heißt das Buch dazu, schreibt er im Malik Verlag dann sehr verständlich für die Leute. Und die Rote Woche ist auch das Buch, was, glaube ich, 2 Auflagen erlegt hat. Ich überspringe aber diese Literaturphase und komme dazu, dass Franz Jung natürlich nicht ungeschoren blieb bei der Schiffsentführung, sondern es war natürlich ein Delikt, das verfolgt wurde, was Franz Jung auch gar nicht den Leuten übel nahm. Er sitzt da tatsächlich in verschiedenen Gefängnissen, aber er kommt gar nicht zum Prozess, sondern er wird vorher auf Kaution freigelassen. Und das nutzt er aus und verschwindet. Macht erst beim Märzaufstand mit, macht da auch einige Sachen in Berlin, schmeißt Bomben und so weiter und versucht dann als Parteiauftrag nach England zu kommen und nämlich mit England, da soll die Revolution eigentlich stattfinden, weil als Commonwealth gibt es die internationale Verbindung da. Wenn man England hat, hat man sozusagen die ganze Welt. Aber das scheitert schon in den Niederlanden. Man kommt gar nicht über die Grenze. Und Franz Jung wird aber dann ausgeliefert nach Russland und wird dort gleich bei dem Exekutivkomitee der Komintern aufgenommen. Und da gibt es einen kurzen Fragebogen vom 5. September 21 in Moskau. Name: Jung Franz. Alter: Nationalität: 32, Deutsch. Ausbildung und Beruf: Ökonom und Schriftsteller. Mitglied welcher Partei, seit wann? Sagt Franz Jung: seit 1907 SPD. Wer weiß, ob das stimmt. Seit 1918 Spartakus, 1920, 21 KPD. Jetzt Parteimitglied der russischen kommunistischen Partei. Auf wessen Vermittlung? Karl Radek und Nikolai Bucharin. Waren Sie in der Roten Armee? Wann? Ja. Ja, während der Revolution in Deutschland. Ihre augenblickliche Adresse: Moskau, Hotel Lux, Zimmer 287. Das Hotel Lux, ich weiß nicht, das ist ja dann sehr bekannt und berüchtigt gewesen, vor allem im Exil. Der Publizist Axel Eckelbrecht schreibt: Münzenberg setzte als Leiter, Münzenberg ist bekannt, als Leiter der Internationalen Arbeiterhilfe, setzte als Leiter gern deutsche Genossen ein, die ihm zuverlässig erschienen, aber reine Laien waren. So kam es zu Pannen, sogar zu Skandalen. Den größten Skandal erregte eine sogenannte Ural AG, die von Franz Jung mit großer Propaganda in der russischen Presse ins Leben gerufen worden war. Franz Jung sollte im Ural ein Traktorenzentrum einrichten, um die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Stattdessen hortete er die von amerikanischen Arbeitern gestifteten Traktoren und plante den Bau einer ultramodernen Stadt. Dieser Utopien wegen geriet er heftig mit Münzenberg aneinander. Es hieß, er habe diesen beim Kontrollbesuch mit dem Revolver bedroht. Diese Kritik bezog sich auf die Pläne von Münzenberg sagt dazu. Diese Kritik bezog sich auf die fantastischen Pläne Franz Jungs, der unter anderem die Gründung einer gigantischen Landbewirtschaftungs-AG im Ural mit 400 Traktoren und als Zentrale die Errichtung einer modernen Betonstadt betrieben und ohne solide Kalkulation groß angekündigt hatte. Diese unglaublichen, fantastischen Pläne erschienen in allen Moskauer Blättern. Es wurde weiterhin ein Plakat publiziert, in dem gesagt ist, dass zum Beispiel am 15. März die Traktoren in Petersburg eintreffen und so weiter. Am 18. März würde der Grundstein zu der Betonstadt gelegt. Sie glauben, das sind Witze, aber der Plan wurde selbst Lenin und dem obersten Rat der Arbeiterverteidigung vorgelegt und nur durch unser Eingreifen in letzter Sekunde ist er vertagt worden. Die Komintern hat alle Fehler des Jung zugedeckt. Weshalb ist nicht schon längst ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden? Wir können aktenmäßig belegen, wie wir uns und besonders ich persönlich gewehrt haben gegen Jung und alle diese Elemente, wie man mich mit dem Revolver bedrohte, weil ich Einsicht nehmen wollte in die Buchführung der IAH in Moskau, das ist die Internationale Arbeiterhilfe, wie Jung mich verhaften lassen wollte. Ein anderer erzählt, dass Franz Jung den Münzenberg gesagt hat, sind wir Buchhalter oder Revolutionäre? Also das war wieder diese Buchhaltergeschichte. Axel Eggebrecht nochmal. Zweimal fuhr ich nach Petrograd. Das erste Mal kam ich in einem verwohnten Prachthotel unter. Kaum hatte ich mich in meinem Plüschzimmer umgesehen, klopfte es. Es erschien Franz Jung. Er wartete, schien mir auf eine neue Verwendung in der IAH, langweilte sich und war froh, einen deutschen Kumpan zu treffen. Abends lud er mich zum Umdruck. Krimwein und Wodka lösten seine Zunge. Wilder Groll kam zum Vorschein gegen Münzenberg, gegen den verdammten neue ökonomische Politik. Das war nicht mehr der Kriegskommunismus in Russland. Also gegen den Neppschwindel, gegen das im unglaubhaft gewordene Sowjetregime. In einem jähen Wutanfall schoss er mit dem Revolver mehrmals aus dem Fenster. Zu seinem Glück war keine Streife der Miliz in der Nähe. Die Geschichte aus dem Ural erschien mir durchaus glaubhaft, sagt Eggebrecht. Bei den Arbeitern war Franz Jung sehr beliebt. Es gibt ein Schreiben, das sie ihm zum Abschied, er hat ja auch noch zwei Fabriken aufgebaut, eine Zündholzfabrik und eine Maschinenfabrik, eine Stahlfedermaschinenfabrik. Nur mit den Funktionären kam man nicht gut aus. Die Arbeiter schreiben, lieber Franz Franzowitsch, viele Male hast du bei der gemeinsamen Arbeit Tapferkeit bewiesen. Wir alle lieben dich als Administrator und Genossen, der mit uns alle Nöte durchgestanden hat, Unzulänglichkeiten, deren es leider in unserer Republik noch viele gibt. Du hast aber immer Auswege gefunden und immer für unsere Bedürfnisse gesorgt. Mit dem Ausdruck des herzlichen Dankes wünschen wir dir als einem den Arbeitermassen ergebenen Freund auf deinem neuen Arbeitsgebiet sichtbare Fortschritte. Im Namen der Fabrikarbeiter und Angestellten, der Organisator des Kollektivs, der RKB und der Vorsitzende des Fabrikkomitees. Das Ende der roten Jahre, würde ich sagen, liegt darin, dass Franz Jung wieder mal als illegaler blinder Passagier zurückfährt nach Deutschland und da ziemlich lange mit einem falschen Pass unter dem Namen Franz Larsch lebt. Der Pass wird erst aufgehoben bzw. zur Seite gelegt, als es eine sogenannte Hindenburg-Amnestie gab. Die galt eigentlich mehr für die Rechten, aber das konnte man nicht so offiziell sagen. Die wurden alle extrem im Gefängnis sitzen und auf der Verfolgungshaftliste stehenden Leute wurden erstmal amnestiert und das hat der Rechtsanwalt von Franz Jung dann gemanagt, dass Franz Jung auch dazu gehörte. Franz Jung ist dann die ganze Zeit in der Weimarer Republik, im zweiten Teil Börsenjournalist und verkauft auch Nachrichten, aber auch wieder sehr destruktiv, man würde es heute Fake News nennen. Also er hat dann Bilder vom Ersten Weltkrieg als Erdbebenbilder verkauft. Und es gibt noch eine Anekdote von Oskar Maria Graf, der sich geärgert hat. In München war er, der Oskar Maria Graf, und hatte einen Münchner Schriftstellerpreis angeregt. Der sollte sozusagen die Kulturhauptstadt München wieder in Vordergrund heben gegenüber dem Wirken der Nationalsozialisten, die damals schon in München sehr aktiv waren. Und damit man München wieder als Kulturhauptstadt wahrnahm, sollte dann eben ein Dichterpreis ausgelobt werden. Nur die ganzen Dichterfreunde und auch der Stadtrat und so weiter, die haben das schön ignoriert. Und dann ging Oskar Maria Graf nach Berlin, traf Franz Jung. Der langweilte sich mal wieder, weil er wieder irgendwelche Nachrichten erfinden musste. Und Graf erzählte ihm das und da sagte Franz Jung, kein Problem, wir machen einfach, hören wir, dass in München ein Dichterpreis für 3.000 Mark, Reichsmark ausgelobt wird. Und das hat er dann sofort in die Zeitung gesetzt und dann gab es gleich ein Dementi aus München, aber das war schon ziemlich schwach, weil das schon die Sache in der Welt war. Und dann hat Franz Jung einfach noch eine Sache draufgesetzt und hat gesagt, wir müssen uns korrigieren, der Preis beträgt nicht 3.000, sondern 5.000 Reichsmark. Damit war die Sache durch. Und es gab tatsächlich diesen Preis und tatsächlich ist er sozusagen auf 10.000 Reichsmark gehoben worden. Das Zweite ist, was Franz Jung macht, ist Theaterarbeit. Er ist dann aber auch schon ganz desillusioniert und in seinem Weg nach unten sagt er, die Zuschauer waren so zu bearbeiten, dass sie anders herausgehen aus dem Theater, als sie hereingekommen sind. Das heißt, er hat unglaublich viel optische und akustische Experimente gemacht. Die Handlung war fast schon gar nicht mehr im Mittelpunkt des Ganzen. Dazu hat er viel mit Piscator experimentiert. Aber letztlich haben die Schauspieler nicht so richtig mitgemacht, sagt Franz Jung. Er nennt die dann immer Darstellungsbeamte, weil die sich nicht so gefügt haben, wie er wollte. Machen wir einen letzten Sprung zu den politischen Einschätzungen Franz Jungs. Also seine politische Werdung, muss man so zu nennen, beginnt eigentlich durch sein Vorbild, diesen Großvater, der in der Deutschen Revolution 1848 mitgemacht hat. Und dann gibt es noch einen weiteren Verwandten mütterlicherseits, der ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. gemacht hat. Das waren so zwei Protagonisten, die in der Kindheit schon ihm großen Eindruck gemacht haben. Er ist dann so weit renitent, dass er eigentlich nur trinkt und komische Sachen macht in Neiße und seinen Vater eigentlich nur in Verlegenheit bringen möchte. Und während des Studiums wird es dann alles etwas konkreter, weil er sich in München der Gruppe Tat von Erich Mühsam anschließt. Da werben sie für Kirchenaustritte und haben dann auch immer gemeinsame Sitzungen. Allerdings muss man sagen, der Mühsam ist offenbar bei denen so mehr so wie ein Papa vorgekommen. Also sie haben sich über den lustig gemacht. Der Mühsam schreibt das auch in seinen Tagebüchern. Er hat das gar nicht gut gefunden. Da sind es irgendwelche Trinker, die sich über ihn lustig machen. Er hat die dann innerlich verwahrloste, verbummelte Menschen genannt. Allerdings, für Franz Jung ist das die Perspektive eine andere. Er hat da auch da einige Helden, also nicht nur er alleine, sondern die ganze Gruppe. Das ist zum Beispiel der Roman Ehrlich zu sich selbst von Winitschenko. Da geht es um Männerbordelle, also umgekehrt nicht Frauen sind im Bordell, sondern Männer. Ja? Dann gibt es noch die Autoanarchisten, den Garnier, hat einen großen Eindruck gemacht. Das war jemand, der mit dem Auto vorfuhr, Bomben schmiss und dann Banken ausraubte. Auch der die Kaiserin Sissi ermordete, das war auch ein großer Star bei denen. Also man merkt, es politisiert sich langsam und das Ganze wird dann noch etwas konkreter, als er nach Berlin kommt und auf Franz Pfemfer trifft. und Ludwig Hobiner. Ludwig Hobiner hat zu der Zeit dann seinen großen Essay geschrieben, Der Dichter greift in die Politik. Und da geht es eigentlich bei Femfert und Hobiner geht es bei allen, schreibt Franz Jung, da geht es um die Erziehung zur sozialkritischen Analyse. Hinzu kommt dann noch der Psychoanalytiker Otto Groß, der politische Schüler von Sigmund Freud, der eben nicht nur Arzt sein will, sondern die Welt verändern. Ja, so kommt das Ganze dann in Richtung Spartakus und dann eben, was ich eben schon gesagt habe, KPD, KPD und dann Sowjetrussland. In der DDR ist allerdings sein Wirken nicht so positiv aufgenommen worden, nachträglich. Und ich zitiere aus einem Lexikon sozialistischer deutscher Literatur von 1963. Seine Darstellung wird vom sozialen Protest des mit der bürgerlichen Ordnung unzufriedenen Intellektuellen bestimmt. Sie beschränkt sich jedoch, da Jung die historische Mission der Arbeiterklasse nur annähernd begreift, weitgehend auf die Schilderung negativen moralischen Verhaltens unter den Arbeitern. Jung fordert den Zusammenschluss, die Gemeinschaft der Ausgebeuteten. Er erkennt jedoch nicht, dass das sozialistische Bewusstsein und die Gemeinschaft sich nur im realen Kampf unter der Führung einer revolutionären Partei herausbilden. Er misst die Unzulänglichkeiten der Arbeiter an seinen kleinbürgerlich-utopischen Gemeinschaftsvorstellungen. Da er den daraus erwachsenen Widerspruch nicht zu lösen vermag, wird Jungs Haltung pessimistisch und resignierend. Von Bedeutung waren Jungs Berichte über die Entwicklung in Sowjetrussland. Am russischen Beispiel sollte das deutsche Volk die Idee der Gemeinschaft, der Brüderlichkeit und gegenseitigen Hilfe begreifen und dementsprechend handeln. Auch hier zeigen sich Jungs Schwächen, so in der Überbewertung verschiedener Persönlichkeiten, natürlich Bucharin, Radek, Trotzki und was ich bin da so alles erwähnt, und in der Skepsis gegenüber den Volksmassen. In Westdeutschland gab es auch eine Kritik von linkspolitischer Seite, nämlich von Gudrun Enslin von der Roten Armee-Fraktion. Die schreibt an einen unbekannten Mitgefangenen: Du bist entweder AOML, das heißt Aufbauorganisation Marxismus-Leninismus, oder wirst RAF. Allerdings gibt es da noch sowas wie eine dritte Möglichkeit, irgendwo dazwischen, eine Hölle, etwa Anarchist. Das Beispiel ist Franz Jung, der als verbitterter, wütender, beleidigter alter Mann seine Autobiografie schrieb. Er hat nicht herausgefunden, was Proletariat ist, was Proletarisierung. Und so blieb ihm gar nichts anderes übrig, als den Lernprozess abzubrechen. Unterschiedslos nach oben gegen die Führer, wie nach unten gegen die Arbeiter, die feigen, satten, Sicherheitssüchtigen zu fauchen und zu maulen. Aber Jung ist einigermaßen entlastet durch die Geschichte, 20er Jahre, du nicht, die RAF gibt's. Die NS-Zeit ist bei Franz Jung ein unklares Thema. Im Weg nach unten fragt er sich, ob ein Widerstand gegen Irrsinn und Betrug, gegen diese Welle von Massenwahn überhaupt noch möglich ist. Und es gibt dann so verschiedene Phasen. Er ist immer so am Rande von seinen ehemaligen KPD-Leuten, die dann eine Gruppe gegründet haben, Rote Kämpfer dabei, wird aber dann von der Gestapo wieder freigelassen. Dann geht er sofort ins Exil nach Prag, dann nach Genf. Da gibt es dann so verschiedene Kombinationen als Nachrichtenschreiber, wo man nicht ganz klar weiß, Wirtschaftsberichte schreibt er, was haben die zu bedeuten, haben die für eine Intention, sind die jetzt subversiv, will da die Nazis zu irgendwelchen wirtschaftlichen Sachen bringen, die da in Abgrund führen, und dasselbe macht er nochmal in Ungarn, in Budapest. Am Ende des Krieges wird er da aber auch, kommt er auch wieder in Gefangenschaft bei den Fallkreuzern und beim Sicherheitsdienst und dann auch nochmal später in Bozen. Er bleibt dann nach dem Krieg, nach 1945, noch eine Zeit lang in Italien und emigriert dann mit Hilfe von Ruth Fischer und anderen in die USA. Anfang der 60er Jahre kommt er dann wieder zurück nach Westdeutschland. Ja, vorletztes Kapitel, Technik des Glücks. Das ist ein mindestens so schweres Kapitel wie die Wirtschaftsberichte. An wen richten die sich? Technik des Glücks heißt ein Taschenbuch für jedermann. Hier ist das die erste Ausgabe. Und man muss sagen, wahrscheinlich gehört auch dazu ein Alterswerk von ihm, wo es um die Ketzer geht, Revolte gegen die Lebensangst. Denn die Lebensangst ist das, was Franz Jung eigentlich abschaffen möchte. Und das andere, was er abschaffen möchte, ist sozusagen die Staatsidee, Leviathan. Es sind dann verschiedene Einflüsse, die er hat. Hier, die müsste man also sehr dezidiert, leider da fehlt jetzt die Zeit, das aufzuführen. Der Otto Groß, der Psychoanalytiker, gehört dazu. Ernst Fuhrmann, verschiedene Leute, Charles Fourier. Das mischt sich da alles in einen seltsamen Rhythmus, muss man sagen, den er auch erzielen möchte. Allerdings ist das Buch wahrscheinlich gar nicht häufig gelesen worden. Ich habe eine Ausgabe, da hat jemand Sachen unterstrichen. Das ist nicht die hier. Aber ich habe da keinen roten Faden gefunden. Und die Partei, die KPD, hat das sofort schlecht dargestellt. Also Gertrud Alexander ist da die Rezensentin, die sagt, da muss man jeden Satz fünfmal lesen. Also das geht gar nicht. Ja. Trotzdem ist da noch ein zweiter Band erschienen, auch im Malik Verlag. Ich kann jetzt aber zum Abschluss, vorletztes Zitat, etwas vorlesen. Franz Jung hat sich nämlich schon in Kriegsjahren mit dem Glück und der Technik beschäftigt. Und es gibt in der ersten Malik-Publikation der Neuen Jugend, dieser Zeitschrift, die Franz Jung völlig revolutionär umgestaltet in ein so großes Times-Formatartige große Zeitung mit George Cross als Illustrator und ganz vielen typografischen Experimenten. Da gibt es einen Artikel von ihm, der bisher noch nicht bekannt war, dass das Franz Jung geschrieben hat. Den lese ich mal vor, damit man mitbekommt, wie kompliziert das Ganze ist. Der Artikel heißt Verantwortung zum Glück. Wer sich selbst leben sieht, fühlt, dass niemand zum Kompromiss gebunden ist. Die Schwäche, die sich erkennt, trägt das Glück schon in sich. Die Forcierung jenes Glückskeimes gegen den Kompromiss als Erleben ist das Glück. Die Entfaltung dieses Glück bedingt, solange im Rahmen der Umwelt Kompromisse noch erkennbar sind, den Zwang zur Auflösung, Revolution und Erlebensbestätigung. Eine Form des Glücks, zu der das Ich keine Stellung nehmen kann, die durch die Auflösung dieses Ichs zertrümmernd eine neue, weite Welt aufreißend, zitternd und in einem unsagbar tiefen Erlebenspunkt konzentrisch aus den Erlebnisspannungen des Einzelnen zueinander strömt, herausgeglitten ist. Noch ist es besser, gegen dieses Glück zu sündigen. Die Verkrampfung im Rahmen unserer Umwelterscheinung trägt mehr Glauben in sich als der Versuch, im reinen Glauben sich an der Ich-Zertrümmerung dieses Kompromisses zu schonen. Aber die wir wollen nur glauben, die wir pfeifen auf das Leid, hohnlachend der Zerstörung, die wir glauben an das Glück. So zu glauben, dass aus der Explosion dieses Wir, fixiert als Zwang, der die Spannung als Motor bewegt, das Ich Leid überladen und verwittert sich herausschält. Für das Ich ist es verhängnisvoll, an das Glück zu glauben. Muss es sich nicht sichern, durch immer wieder den erneu erkannten Zwang, hier zum Widerspruch? Glauben und Zweifel zu einem gemeinsamen Dritten gebären lassen, das alle samt dem Ich tragen kann und das ich auch als Teilchen der motorischen Kraft nicht ausschalte. Dafür lohnt es sich, gehangen zu werden. Das Glück trägt restlos alles, auch das Ich vollinhaltlich. Der Tod ist Privatsache, wobei unklar bleibt, ob damit nicht mehr geschieht, wenn man dem Einzelnen dazu verhilft, als diese Schweinearbeit jedem sich selbst zu überlassen. Lasst uns lieber das Glück binden, damit wir es zerpflücken können, ehe es verdorrt. Leierkasten. Es wird vergessen, das Ich hat mit dem Glück als Begriff nichts zu tun, wohl aber als Inhalt, im differenziertesten Unterbewusstsein. Die lebensfressende Spannung von Begriff und Inhalt, Erleben gesehen als Verantwortung zum Glück, schaltet Gottlob aus. Es ist eine Sensation, dass die Wir eins noch nicht fertig gebracht haben, den Zwang zum Schweigen. Dieser Zwang kann damit beginnen, vom Glück zu reden. Ließe sich ein Zwang zum Glück fixieren, auch nur in drei Lebewesen, so würden sich die restlichen Milliarden anderer nicht auf die drei stürzen, sondern augenblicks krepieren, wie man sich häufig den Weltuntergang vorstellt. Ich vertrete den Zwang zum Glück. Ich selbst bin der Zwang, weil ich mir unter Glück nichts vorstellen kann. Am Schluss möchte ich noch eine Passage lesen, die der Lektor wegen Fragwürdigkeit des Inhalts aus dem Weg nach unten gestrichen hat. Also, Franz Jung, wie ich das abschließend sehe, habe ich immer wieder den Versuch gemacht, mein Leben mit dem Ablauf der Zeit, dem Reflex in der gesellschaftlichen Entwicklung gleichzusetzen. Es geht nicht. Die Rechnung stimmt nicht. Und wenn ich ganz offen sein will, ich habe auch die Zeit nicht verstanden. Sofern ich ihr nachgelaufen bin, mich bemüht habe, sie zu verstehen, bin ich gegen eine solide Wand gerannt. Was heute noch lebt, kann in eine Gemeinschaft hineingetrieben werden, aber diese Gemeinschaft wird nicht halten. Vielleicht, was dann noch nachher kommt, es wird immer noch neu geboren, es schiebt sich nach und wächst so dahin, das mag vielleicht dafür eher geeignet sein. Diese Figuren werden dann nicht mehr wissen, worauf es ankommt. Ich möchte gern das, was so noch hinterherkommt, eigentlich habe ich dazu keine direkte Verpflichtung, ich möchte gern das, was so noch hochkommt, gar nicht erst hochkommen lassen. Ich glaube, ich könnte mich entschließen, in einer Gruppe mitzuarbeiten, die nach Plänen vorgeht, die Menschen auszurotten, besonders aber, was danach noch nachkommen will. Ich habe eine solche Gruppe noch nicht gefunden. Ich allein kann wenig ausrichten. Dankeschön. Dann ganz vielen Dank für deinen Vortrag, Andreas. Ich will jetzt quasi für die Leute, die hier im Publikum in der Big Blue Button Konferenz sich befinden, denen die Möglichkeit geben, Nachfragen zu stellen zu Franz Jung. Und ich würde einfach, um da vielleicht so ein bisschen den Zeit zu lassen oder auch die Fragen anregen zu lassen, selber einfach so ein, zwei, drei Fragen stellen. Du hast quasi das frühe Buch von Franz Jung erwähnt, das Trottelbuch. Und als wir am Montag zusammen ein Gespräch geführt haben über Franz Jung, hast du erwähnt, dass dieses Buch den Geschlechterkampf darstellt. Und das ist ja ein Motiv, was bei Franz Jung eigentlich immer wieder auch bis zu seinen späten Werken vorkommt. Die gescheiterte Beziehung zwischen Mann und Frau, oder es vielleicht nicht die Mann und der Mann und die Frau, sondern es sind ja konkrete Beispiele und auch eigene Erfahrungen, die er da beschreibt. Und es ist ja auch bei einem seiner späten Bücher, Die Verzauberten, sind es auch Geschichten, wo sozusagen scheiternde Beziehungen beschrieben werden. Und mich würde da interessieren, wie du dieses Motiv bei Franz Jung einschätzt. Was ist das, was er da durcharbeitet? Ist es ein Offenlegen des Geschlechterverhältnisses oder was für eine Art von Konflikt ist es vielleicht, die da gezeigt wird? Ich habe das immer so verstanden, dass Franz Jung die Frauen an sich als positiv sieht, die einfach nur unterdrückt sind. Und dadurch kommt es dann zu Konflikten mit diesem patriarchalischen Modell Mann. Da es aber keine Dolmetscherfigur gibt dazwischen, die das auflöst, stoßen eben zwei Perspektiven aufeinander. Und dadurch, das hat den Franz Jung interessiert, wie das zustande kommt. Es gibt auch so bestimmte Versuche, die Mechanik des Streits darzustellen in anderen Kneipen. Streit in der Kneipe heißt es, glaube ich. Das ist so etwas ähnliches Modell, jetzt abgesehen von, dass da geht es nicht nur um Mann und Frau, da geht es allgemein um Menschen, die sich streiten. Aber das hat er dezidiert mit seiner ersten Frau durchexerziert, um es mal so auszudrücken, und hat das eben als Thema von verschiedenen Romanen bis 1918 gemacht. Auch in seiner Technik des Glücks ist die Mütterlichkeit zum Beispiel ein großer, positiv besetzter Begriff, wo man hin möchte. Seine eigene Mutter war jetzt nicht so positiv bei ihm besetzt, das hat er aber nicht sozusagen, es hat nicht Einfluss genommen auf seine Theorie, sondern eben wahrscheinlich die Erfahrung mit seiner ersten Frau, die ja in Bohemkreisen auch sehr bekannt war. Und man kann auch gar nicht von außen sehen, was eigentlich das Konfliktmoment ist zwischen den beiden. Nur das spielt bis hin zu seiner, ja, bis zu seiner Verhaftung als er aus dem Krieg desertiert ist, eine Rolle. Seltsamerweise oder ironischerweise hilft sozusagen die Frau, weil die sich da sehr aggressiv gegenüber den Ärzten und den Gerichtsleuten zeigt, dazu, dass man sagt, ach, der arme Mann, der leidet ja so unter seiner Frau, der, also sehr verständlich, dass er so geworden ist, wie er ist. Ob das jetzt gespielt ist von den beiden oder nicht, das ist jetzt eine Frage der Interpretation. Ich habe fast den Verdacht, dass sie es gespielt haben. Im Chat gibt es jetzt schon ein paar Fragen. Eine Frage oder ein Teilnehmer schreibt: Vielen Dank für den tollen Vortrag. Mich würde nochmal die Beziehung zwischen dem Psychoanalytiker Otto Groß, Moment, jetzt ist hier gesprungen, zwischen dem Psychoanalytiker Otto Groß und Franz Jung interessieren. Könntest du darüber noch etwas mehr erzählen? Mhm. Und vielleicht ist es ja interessant, eben, weil du das auch angedeutet hast, in der Technik des Glückes gibt es auch diesen Einfluss von Groß. Ja. Also Otto Groß war einige Jahre älter als Franz Jung und hatte schon eine Geschichte in Ascona hinter sich, also wo er auch die Geschlechterproblematik ausprobiert hat, freie Sexualität und solche Geschichten. Es hatte ein gewisses Drama zur Folge, hatte eine Frau, hatte sich da auch irgendwie vergiftet. Otto Groß war jemand, der ein Vater hatte, der extrem autoritär war. Der war Kriminalstrafrechtler. Er hatte über Untersuchungsrichter geschrieben. Man nennt das in Wissenschaft Positivismus. Also, you are currently the only person in this conference. Ein sehr unordentliches Leben geführt. Der war auch Kokainist und hat auch Ideen vertreten, die also diametral zum Vater standen. Der Vater hatte vorgehabt, dass sozusagen das Strafrecht die totale Erfassung des Menschen nun auch psychisch durch seinen Sohn stattfinden kann. Da hat der Sohn sich aber völlig verweigert und das hat dazu geführt, dass der Vater 1913 seinen Sohn aus Berlin entführen ließ. Das war aus der Wohnung von Franz Jung, wo der Otto Groß sich gerade aufhielt. Das war auch ein großer Schub für Franz Jungs wie nennt man das, ein Ego-Shooting oder was. Also er hat eine Kampagne gemacht zur Befragung Otto Groß gegen den Vater und hat damit großen Erfolg gehabt. der Sohn wurde freigelassen. Jetzt inhaltlich war Franz Jung, er hat ein Essay geschrieben von geschlechtlicher Not zur sozialen Katastrophe. Da geht es nur um Ideen von Otto Groß. Er hat ihn als großen Kämpfer gegen die Gesellschaft gesehen. Und es gab vor einigen Jahren noch eine Otto-Groß-Gesellschaft, die sich also sehr stark mit Otto Groß beschäftigt hat, auch relativ viel Konferenzen gemacht hat. Leider ist es inzwischen nur noch eine Arbeitsgemeinschaft. Man sieht sie aber im Internet, man kann sie da finden. Also die Werke von Otto Groß sind inzwischen alle wieder zugänglich. Könnte man sagen, so eine Art anti-autoritäre Psychoanalyse? Ja, genau, anti-autoritäre, das war Stichwort, Entschuldigung. Ja. Das ist genau das, wenn man reden soll, das beinhalten, ja. Es gibt eine Person, die mehrere Fragen hat. Ich lese das einfach mal vor und es ist vielleicht so ein Komplex aus Fragen. Warum ist sein Werk abseits der biografischen, der Weg nach unten eigentlich über lange Zeit verschwunden? Und darauf aufbauend, ist das wieder größere Interesse in den letzten Jahren an Jung, beispielsweise die Werkausgabe Edition Nautilus Revue im Hau in Berlin. Es gab ja in Hebbel am Ufer diese Franz Jung Revue. Ob das nicht weniger auf seine schriftstellerischen Qualitäten, sondern eher auf seinen biografischen Abstieg vielleicht zurückzuführen ist? Also eine Art Ergötzen am Scheitern linker Hoffnung und Erfahrung. Das ist mit Sicherheit so. Es ist wird sehr anekdotisch dargestellt, das Leben von Franz Jung, und die Literatur spielt da eine sehr geringe Rolle. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mal ganz Spaß bei Google nachgeguckt, was so in letzter Zeit erschienen ist zu Franz Jung. Es hat mich gewundert, es ist ein schwer zugänglicher Roman, Quältes Volk, also ein posthum erschienener Roman, auch in der Edition, bei der Edition Nautilus. Es geht um Oberschlesien. Den hat eine Frau in Österreich, glaube ich, besprochen und hat für mich nicht ganz verständlich, aber den Bezug zu Corona dann auch hergestellt und zu den Klassenkämpfen und Klassengegensätzen, die jetzt durch Corona möglicherweise wieder ans Tageslicht kämen. Das fand ich sehr interessant, dass sich jemand dieses Romans um diesen Roman gekümmert hat, ja. Man kann nicht sagen, die Rezeption von Franz Jung ist eigentlich immer in Teilen verlaufen, auch literarische. Also es gab eben so einen Expressionismus und Dadaismus-Mode, gerade in Westdeutschland, so ab den 60er Jahren. Und dann hat man eben verschiedene Sachen nochmal nachgedruckt. Ein Buch heißt Gott verschläft die Welt, da geht es um expressionistisch-dadaistische Texte. Dann hat der Verleger Nettelbeck hat noch mal eine doppelbändige Ausgabe gemacht in den 80er Jahren. Und die Luchterhand-Leute haben auch noch mal was gemacht. Die haben sozusagen die proletarischen Romane gemacht. Das waren damals in den 70er Jahren. Und die Edition Nautilus hat so peu à peu die Sachen zusammengestellt dann, ja. Aber diese einzelnen Teile gab es immer. Also vielleicht da auch nochmal anschließend, weil hier ja gefragt wurde, ist es sozusagen das Scheitern linker Hoffnungen und Erfahrungen, die bei Franz Jung hervorgekehrt werden. Dann kann man ja sagen, im Weg nach unten ist es ja tatsächlich, also es ist halt eine traurige Geschichte auch. Gleichzeitig hattest du mir auch widersprochen, als wir sozusagen am Montag gesprochen haben, wo ich gesagt habe, es ist irgendwie zynisch, wo du eher doch sozusagen da das anders vielleicht betonen würdest und auch jetzt nochmal erwähnt hattest, der Weg nach unten ist ein Titel, den er nicht selbst gegeben hat. Also ja, sozusagen dieses Scheitern und so, wie würdest du das vielleicht fassen bei Jung? Also ich habe es, vielleicht ist es nicht so ganz rübergekommen mit dem Torpedokäfer. Das ist ja auch mehr so ein bisschen sarkastisch, dass er sagt, er hofft, dass der Torpedokäfer nicht mehr weiter kriechen kann und nicht mehr hochkommt. Aber es ist noch nicht das Ende vom Torpedokäfer, überhaupt nicht. Also er hat nach wie vor den Impuls, das immer weiterzumachen. Es ist auch nicht so das Scheitern. Also das Scheitern ist eher, dass man eine Bewegung in eine Funktionalisierung gesetzt hat, die für Franz Jung lebensfeindlich ist. also durch die Funktionäre und andere. Also es werden, das sieht man bei der KPD, die dann sehr schnell nach 1920 zusammenschrumpft, nachdem sie also einen Riesenerfolg hatte nach 1920. Aber durch die verschiedenen Parteikämpfe und Absplitterungen, die von außen gesehen eigentlich völlig sinnlos sind, also es ist fast schon wie im Christentum, wo man sich dann streitet, wie viele Engel auf einer Nadelspitze stehen können. Ja? Ja, solche Debatten gibt es da auch auf sozialistischem Niveau. Ja? Also da, das ist ein Scheitern für ihn, aber nicht grundsätzlich. Also die grundsätzliche Idee, die ist bei ihm nach wie vor. Und die kommt ja auch immer wieder hoch. Es ist ja, er nimmt ja als Beweis diesen 1. Mai, obwohl das ja vielleicht ein bisschen kitschig ist auch. Ne? Man fährt dahin und hat rote Fahnen und alle singen gegen Internationale. Aber das ist für ihn ein Beleg dafür gewesen, dass tatsächlich unter einem bestimmten Aspekt alle Leute in eine Gemeinschaft kommen. Wie weit die Gemeinschaft reicht, ist eine zweite Frage. Ja? Da hat er sich dann, das ist einfach nur eine Utopie. Weil du die KAPD erwähnt hast nochmal, ist hier auch im Chat dazu eine Frage, nämlich welche Rolle hat Franz Jung in der Gründung und bei der Theoriebildung der KAPD gespielt? Habe ich mir heute auch nochmal Gedanken gemacht. Franz Jung ist, glaube ich, zu der Zeit mehr ein Vorbild gewesen oder jemand, der tatsächlich aktiv bei der Revolution mitgemacht hat, sodass er da glaubwürdig war, eine Meinung zu vertreten. Es gab ja verschiedene Zweige von der KPD bzw. Gruppierungen in Sachsen, in Hamburg, im Ruhrgebiet, Berlin und zum Beispiel in Hamburg die zwei Protagonisten Laufenberg und Wolfheim, die auch sehr viel Renommee hatten. Zum Beispiel wird, glaube ich, das Schiff, als sie entführt haben, nennen sie es Laufenberg. Also es hieß ursprünglich Senator Schröder nach einem Hamburger Senator und sie nennen es dann nach einem Hamburger Revolutionär Laufenberg. Das Dumme ist nur, dass Laufenberg und Wolfheim kurz danach eine sehr nationale Phase haben, also Nationalbolschewiken werden und dadurch ausgeschlossen werden aus der KPD. Und an die Stelle treten dann eben Leute, die gar nicht so ein Renommee haben, wie zum Beispiel der Jan Appel. Der ist Schiffsbauer gewesen, aber hatte natürlich kein Charisma oder sowas. Und Franz Jung hat aber ein Charisma offensichtlich gehabt und er interessiert sich eindeutig. Es gibt ja nicht nur die offizielle Partei, sondern es gibt noch eine Kampforganisation, K.O. Und da ist er einer der Leiter, also die tatsächlich revolutionäre Akte machen, Sabotage auch und was auch. Da ist er ganz führend. Ich glaube, das hat ihn interessiert und da gar nicht mal so das Parteiprogramm. Also mir ist nicht untergekommen, so großartig, dass er sich, das war für ihn gar nicht die Frage, Antiparlamentarismus, das ist ja eines der Hauptprogramme, nicht zur Wahl gehen und solche Sachen. Ich habe es ja vorgelesen, das ist schon im Anarchismus Teil vor dem Ersten Weltkrieg bei Franz Jung gar nicht völlig uninteressant sowas, ja. Da muss er gar nicht drüber nachdenken. Deswegen denke ich, das sind andere Parteiprogramme. Es gibt schöne Berichte, Protokolle von dem Gründungsparteitag und auch von dem ersten Parteitag der KPD. Der erste Parteitag der KPD, da sind Franz Jung und Jan Appel sind wieder zurückgekommen aus Moskau von ihrer Schiffsentführung. Und die halt müssen dann ein Referat halten. Lenin hatte sie beide ja abgelehnt und dann gibt es ja diese Geschichte, dass er die Schrift Der linke Radikalismus, eine Kinderkrankheit des Kommunismus aufgrund dieser Begegnung geschrieben hat. Die hat er allerdings schon vorher fertig gehabt, er hat es ihnen nur zu lesen gegeben in Moskau. Auf jeden Fall, die sind schon offenbar so zerstritten während der Fahrt, die beiden, Jan Appel und der Franz Jung, dass sie diesen Streit dann auch öffentlich austragen. Und Franz Jung hat so ein paar schräge Ideen, um es mal so auszudrücken, die da nicht gut ankommen. Zum Beispiel, dass die Bolschewiki, das wäre ja nur ein Putsch gewesen und so weiter. was eigentlich stimmt. Aber zu der Zeit kommt das nicht gut an. Und selbst seine Literatenfreunde, die auch bei dem Parteitag sind, also wie Franz Fenfert und ein anderer, Karl Schröder, die sagen, also was hier uns Franz Jung vorgetragen hat, ist ein expressionistisches Gemälde, aber keine politische Meinung. Also er hat mit Sicherheit sympathisiert mit dem Gründungsprogramm von der KPD, aber beigetragen wahrscheinlich nur so indirekt. Ja. Also mehr Wert gelegt haben hat er, glaube ich, auf die Kampforganisation. Es gibt eine Frage, ja, so vielleicht so ein bisschen zu Franz Jungs Verhältnis zur Arbeiterklasse. Die Frage lautet, in der Kritik von Enslin und auch in der Kritik aus der DDR, was du vorgetragen hattest, wird Jung für seine Kritik auch an Arbeitern, auch deren Subjektivitäten und Beschädigungen kritisiert, beziehungsweise diese Kritik wird ihm vorgeworfen. Du hattest auch mehrmals eine Desillusionierung auch gegenüber der Arbeiterklasse Jungs erwähnt. Kannst du das inhaltlich nochmal ausführen? Ja, in ganzen roten Romanen von Franz Jung ist das ein Thema. Da gibt es eben Streitigkeiten und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass jetzt hier nicht per se eine Klasse die perfekte Klasse ist, sondern da sind eben auch Reststände von Einflüsse des Systems und allem Schmodder, den es so gibt, durch Manipulationen, und das zeigt er da, und das, dadurch werden Leute halt nicht positiv dargestellt, nicht nur positive Helden, und das hat zur Zeit eines sehr dogmatischen Verständnisses von Arbeiterklasse hat das natürlich Kritik wachgerufen. Im weiteren Verlauf der DDR ist das dann gar nicht mehr so. Es gibt ja, wie gesagt, dieses Buch Der tolle Nikolaus, was 1980 erschienen ist. Das wird ziemlich positiv rezensiert, auch in der Zeitschrift Sinn und Form. Da gibt sich der Thomas Ritschel große Mühe, das darzustellen, und sagt, dass man kann verstehen, dass Leute das Buch einfach so weglegen, aber wenn man es mal richtig liest, dann ist es echt spannend. Und er schildert das ganz genau, wo die Punkte dann auch sind. Also es ist eine lesenswerte Rezension. 1981, glaube ich, sehr schön. Es gibt auch noch eine Frage zur Rezeption eben in der DDR. Eben die Frage, also du hast ja schon angedeutet, das finde ich auch interessant, dass sozusagen die offizielle Linie war, Franz Jung eher sozusagen sehr skeptisch und beäugt halt irgendwie behandelt. Und jetzt hast du sozusagen erwähnt, das lockert sich vielleicht so in den 80er Jahren, oder gibt es auch eine positive Rezension? Die Frage lautet hier, inwiefern, was darüber bekannt ist, ob Franz Jung eine Wirkung auf den literarischen Underground gehabt hat. Ja, das wäre zum Beispiel, den ich da ganz zu Anfang erwähnt habe, der den Franz-Jung-Preis haben würde gerne, der Bert Fadenfuß. Einer seiner Bekannten, Stefan Reeth, der auch Verleger ist, dessen Vater kannte die Claire Jung, und da sind verschiedene Interviews auch erschienen in der DDR, in der Neuen Deutschen Literatur zum Beispiel. Und ja, der hat sich dieses Gerede von seinem Sohn und Bert Fadenfuß immer angehört, von Revolution, hat dann gesagt, also liebe Leute, was ihr da erzählt, das ist ja wirklich kalter Kaffee, lest doch mal erstmal hier Franz Jung. Und dann haben die tatsächlich das angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ja, zu DDR-Zeiten ist das nicht richtig zur Blüte gekommen, dass ist eigentlich erst in den 90er Jahren umgesetzt worden. Ich muss mal überlegen, einige Literaten haben sich tatsächlich auch mit Jung ein bisschen beschäftigt, aber dann erst immer im Westen, also wenn sie übergesiedelt sind. Ja. Interessanterweise, das ist wie eine Farce oder wie eine Groteske auch, hat sich ganz spät die Staatssicherheit für Franz Jung interessiert. Das kam daher, weil sie eigentlich einen Studenten an der Humboldt-Universität unter Visier hatten, und der pilgerte immer die Prenzlauer Allee hoch zur zweiten Frau von Franz Jung, der Klärejung. Die hatte einen sehr großen Nachlass von Franz Jung. Und das war bekannt und das wusste sie auch. Und sie hatte immer Angst, dass der beschlagnahmt würde. Aber da konnten sich Leute frei bedienen und da sind auch viele Sachen publiziert worden aus diesem Nachlass. Jedenfalls, man verfolgte diesen Studenten und dann hat man dann einen ehemaligen Historiker als CM da reingesetzt, der offiziell das Archiv ordnen sollte. Und der hat minutiös dann Auskunft gegeben und protokolliert, wer da so hinkam. Und er hatte auch eine dezidierte Meinung, dass Franz Jung eigentlich verboten gehört in der DDR. Und hatte dann so verschiedene Sachen sich vorgestellt, dass man eben Briefbögen manipuliert, dass man da Briefe schreibt, die eine Verbindung mit der Gestapo oder anderen NS-Organisationen nahelegt, die Franz Jung dann sozusagen diffamiert. Das wollte man über die USA nach Deutschland schicken, einen Forscher. Unter dem naiven, pseudonaiven Aspekt, dass man sagt, ich bin ein Nachkomme von einem SS-Mann oder sonst wem, habe das im Nachlass gefunden meines Vaters und was, sie interessieren sich doch dafür. Und das andere war, dass er dieser inoffizielle Mitarbeiter hatte, einen Hund, eine spezielle Rasse, mit der hat er schon ausgeguckt, wo in Westdeutschland Ausstellung zu diesem Hund ist und dann wollte er dann bestimmte Forscher da besuchen und auch indoktrinieren. Das ist aber nie umgesetzt worden, beziehungsweise, soweit ich weiß, ist nicht umgesetzt worden. Bei einem habe ich den Verdacht, dass es umgesetzt wurde, dass dem Herrn auf den Leim gegangen ist. Ja. Aber diese gefälschten Sachen sind eigentlich nicht aufgetaucht. Die Staatssicherheit hat dann aber tatsächlich einen Großteil beschlagnahmt und das ist jetzt dann erst später wieder aufgetaucht. Unter anderem auch die Geschichten von dem tatsächlich paranoiden Anton Wenzel Groß, der hat Aufzeichnungen gemacht nach dem. Die hat die Stasi beschlagnahmt und auch den Pass von Franz Jung, diesen gefälschten Franz Lars. Und jetzt, Knall, alle haben den unbeschädigt gelassen, diese Dokumente, aber die BSTU, bam, immer ein Stempel drauf. Inzwischen ist aber alles im Archiv der Akademie der Künste. Das ist soweit die, ja, mehr so ein Satyrspiel. So. Es war hin und her mit dem Nachlass von der Klärejung. Das war erst beim Parteiarchiv, dann im Märkischen Museum und jetzt ist, wie gesagt, zum größten Teil, also bis auf den Nachlass von Klärejung selbst, ist das in der Akademie der Wissenschaften. Ein anderer Teil, der im Westen zusammengesucht wurde von Herrn Nettelbeck, der ist immer den Koffern von Franz Jung nachgereist, der liegt in Marbach. Der hat übrigens genauso viel gekostet. Die Marbacher haben das bezahlt. Ich meine, es 35.000 deutsche Mark. Genauso viel gekostet wie drei Briefe von Georg Büchner, die zur selben Zeit auftauchten. Das finde ich immer so ein schönes Verhältnis. Dicker Nachlass und noch drei Zettel. Es gibt noch eine Frage im Chat. Und zwar, gab es irgendeinen Kontakt zwischen Franz Kafka und Franz Jung oder Bezüge? Nein, gibt es nicht. Es gab nur zwischen Franz Kafka und Otto Groß, die sollen sich mal im Zug begegnet sein. Ich halte es eher für eine Anekdote, aber die Leute, die Fans von Otto Groß sind, die schwören drauf, dass es so ist. Ist einschließlich, glaube ich, seiner Tochter. Es gibt eine Tochter von Otto Groß, die schon sehr alt ist. Ich glaube, sie ist bald 100 Jahre. Und die sagt, Kafka hat mich da als kleines Kind im Zug 1916 liegen sehen. Nee, zu Franz Jung. Nein, es wird gerne diese Torpedokäfer Metapher wird gerne mit Franz Kafka in Verbindung gebracht, mit der Verwandlung. Ansonsten gibt es da keine Übereinstimmung. Es sei denn, sowas Existenzialistisches, was man so nach dem Krieg in Westdeutschland hatte, dass man da so eine Atmosphäre, wo auch die Kafka-Rezeption dann stattgefunden hat, unter diesem Aspekt. Da gibt es so gewisse selbe Argumente, aber sonst so direkte Überschneidungen nicht, nein. Das sind erstmal die Fragen, die es hier aus dem Publikum gibt. Und da es kurz vor 10 ist und wir auch gucken müssen, ob unten für uns noch Essen aufgehoben wurde, würde ich sagen, vielleicht erstmal bis hierher. Ganz vielen Dank für deinen Vortrag. Der Dank wurde auch explizit im Chat immer noch mal wieder erwähnt. Genau. Ja, danke an die Technik, danke an die ACC-Galerie und dann allen, die hier zugeschaut haben, schönen Abend. Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.